Willkommen zurück. Lange Zeit klang Politik in Deutschland oft wie ein Wetterbericht. Die Lage zwingt uns, die Märkte reagieren, Europa erwartet, es gibt keine Alternative. Was gelegentlich dann auch tatsächlich so war, also das mit keiner Alternative, weil man so lange gewartet hat, bis keine andere Lösung mehr möglich war. Heute klingt das irgendwie anders. Heute heißt es häufiger, wir haben eine Mehrheit, wir haben ein Mandat und wir setzen das jetzt um. Das ist ein Tonwechsel und vielleicht ist das die ehrlichste Veränderung der letzten Jahre. Politik hat sich lange hinter Sachzwängen versteckt. Finanzkrise, alternativlos. Euro-Rettung, alternativlos. Energiepolitik, alternativlos. Der Vorteil dieser Rhetorik ist offensichtlich. Wer widerspricht, stellt sich scheinbar gegen die Realität. Nicht gegen eine Partei, nicht gegen ein Programm, sondern schlicht gegen die Vernunft. Das ist rhetorisch fast brillant und demokratisch problematisch. Denn Demokratie lebt von Alternativen. Und gerade die Kommunikation der Alternativlosigkeit führte dann ja auch zur Gründung einer Alternative. Also einer gegen die Vernunft. Jetzt beobachten wir etwas anderes. Statt wir müssen, hören wir inzwischen wir wollen. Statt die Umstände zwingen uns, heißt es, das ist unser Kurs. Das ist kein technokratischer Sachzwang, das ist politische Richtungsentscheidung. Und wenn jemand sagt, das ist unsere Linie, dann kann man ihm schwer vorwerfen, er verstecke sich. Nehmen wir als Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, einst von Peter Altmaier ins Leben fusioniert und dann zwischenzeitlich von Robert Habeck zweimal überarbeitet. Ja, dieses Gesetz wurde in langer Medienkampagne als Habecks Heizungsgesetz oder Heizhammer kaputtgeschrieben und dann zum Wahlkampfthema hochgejazzt. Und nun wurde es lautstark abgeschafft. Auch wenn es einfach nur eine weitere Überarbeitung war und keine echte Abschaffung. Aber da steckt kein Sachzwang dahinter oder irgendwelche Vernunft, sondern es ist schlicht der Wunsch, Dinge einfach zu ändern. Weil man es kann. Das ist Machtkommunikation. Ohne Entschuldigung. Man könnte sagen, endlich spricht die Politik wieder Klartext. Nicht, wir würden ja gerne anders, aber leider, leider, leider, sondern wir halten das für richtig. Das ist demokratisch eigentlich sogar sauberer. Aber es hat einen Preis. Denn wer nicht mehr mit Sachzwang argumentiert, muss Konflikte aushalten. Und Konflikt bedeutet, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, es gibt Widerspruch. Und es gibt zumindest augenscheinlich keine rhetorische Nebelwand mehr. Die spannende Frage ist nicht, ob diese Politik richtig oder falsch ist. Die spannendere Frage ist, was passiert mit einem Land, wenn Politik wieder offen sagt, das ist eine Machtentscheidung. Keine Naturgewalt, keine mathematische Notwendigkeit, sondern Priorität, Gestaltungswille. Man kann das natürlich auch als ideologisch bezeichnen. Oder eben als ehrlich. Vielleicht ist es sogar beides. Denn früher lautete die Antwort, wir können nicht anders. Heute lautet sie eher, wir machen es einfach anders. Beides ist politisch, beides ist strategisch. Aber nur eins tut nicht so, als sei Politik Physik. Und vielleicht liegt die eigentliche Ironie darin, dass ausgerechnet die klare, ausgesprochene Machtentscheidung transparenter wirkt als die angeblich alternativlose Vernunft. Naja, vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, dass Politik nicht alternativlos ist, sondern gewollt. Und vielleicht ist der erwachsenere Umgang damit nicht, nach Sachzwängen zu suchen, sondern zu fragen, ist das die Richtung, in die wir wirklich wollen? Und dann ist da noch was. Es liegt in der Natur der Sache, dass Regierungen ihre Macht nutzen. Also auch Entscheidungen der Vorgängerregierung kippen oder ändern oder novellieren oder Dinge ganz abzuschaffen. Es liegt auch in der Natur der Sache, dass Parteien sich von Medienkampagnen unterstützen lassen. Das kann und das muss man kritisieren. Aber es ist erstmal Teil des Spiels. Aber mal ganz ernsthaft, wie egal muss einer Partei ein Thema eigentlich sein, dass sie es in einer Regierung mit einführt, in der nachfolgenden ganz anderen Regierung zweimal mitnovelliert und dann nach einer riesigen Medienkampagne gegen das eigene Regierungshandeln, dann in der nächsten Koalition, also einer neuen Regierung, nochmal in die andere Richtung novelliert. Oder wie selbst der öffentlich-rechtliche Qualitätsjournalismus sich nicht entblöde zu vermelden, abschafft. Naja, wir haben also einen neuen Basta-Kanzler und eine sozialdemokratische Partei, so weich und lapprig wie Pasta, wenn man sie viel zu lang gekocht hat. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.